schwermütgen Blick. Die Schwalben sind heimwärts gezogen. Oh, wann kehren sie wieder zurück? Teure Schwalben aus Frankreichs grünen Auen, die ihr den Weg durch Sand und Wüste fahrt. Euch war vergönnt, vergönnt, die deutsche Flut zu schauen. Bringt mir ein Gruß aus fernem Heimatland. Bringt mir ein Gruß aus fernem Heimatland. Am Ufer des Rheines, wo der Traum seiner Jugend entfloh, da sitzt seine Mutter und weinet. Sie beweint ihren einzigen Sohn. Teure Schwalben aus Frankreichs grünen Auen, die ihr den Weg durch Sand und Wüste fahrt. Euch war vergönnt, vergönnt, die deutsche Flut zu schauen. Bringt mir ein Gruß aus fernem fremden Land. Ein Gruß aus fernem fremden Land.